Er verließ das Zelt. Ich folgte ihm mit dem Engländer und allen anwesenden Arabern. Außerhalb des Zeltkreises standen die Pferde des Scheiks angebunden. Zu ihnen führte er mich. Sie waren alle ausgezeichnet. Zwei aber entzückten mich geradezu. Das eine war eine junge Schimmelstute, das schönste Pferd, das ich jemals gesehen hatte. Ihre Ohren waren lang, dünn und durchscheinend, die Nasenlöcher hoch, aufgeblasen und tiefrot, Mähne und Schweif wie Seide. Das andere war ein Hengst. Seine Gliederung, der Adel und die seltene Färbung, ein Schwarz, das in Blau überging, überwältigten mich. Meine Begeisterung entging Scheik Mohammed Emin nicht. Ja, er wusste sie noch weiter zu steigern. Dieser Hengst hat die drei höchsten Tugenden eines guten Pferdes. Schnellfüßigkeit, Mut und einen langen Atem. Würdest du diesen Rapphengst kaufen, wenn ich wollte und wenn du könntest? Auf der Stelle. Du kannst ihn dir verdienen. Unmöglich. Doch, du kannst ihn zum Geschenk haben. Unter welcher Bedingung? Wenn du uns sichere Kunde bringst, wo die Obeide, die Abu Hamed und die Jowari sich vereinigen wollen. Bis wann verlangst du diese Nachricht? Sobald du sie bringen kannst. Und wann erhalte ich das Pferd? Wenn du zurückgekehrt bist. Du hast recht, ich kann es nicht eher verlangen. Aber dann vermag ich den Auftrag nicht auszuführen. Weshalb nicht? Weil vielleicht alles darauf ankommt, dass ich ein Pferd reite, das allen anderen an Schnelligkeit und Ausdauer überlegen ist. Und auf das ich mich in jeder Beziehung verlassen kann. Gut. Du bist Kara Benemsi, der Freund meines Freundes Marek. Ich vertraue dir. Nimm den Hengst und reite gegen morgen. Bringst du mir keine Botschaft, so bleibt er mein Eigentum. Bringst du mir aber genügende Kunde, so gehört der Hengst dir. Ich will dir noch ein Geheimnis verraten. Wenn der Rappe fliegen soll wie der Falke in den Lüften, so lege ihm die Hand leicht zwischen die Ohren und rufe laut das Wort Ri. Ri, das heißt Wind? Ja, Ri ist der Name des Pferdes. Es ist noch schneller als der Wind, es ist schneller als der Sturm. Ich danke dir. Ich werde deinen Auftrag so gut ausführen, als ob ich ein Sohn der Hattidin oder als ob ich du selber wäre. Nehmen wir wieder unsere Plätze im Zelt ein. Ah, wonderful. Prachtpferd. Wisst ihr, Sir David, wem es gehört? Dem Scheik? Nein, mir. Hört, Sir, mein Name ist David Lindsay. Lasse mir nichts weismachen. Gut, so behalte ich alles andere für mich. Was? Dass ich euch morgen früh verlasse. Warum? Auf Kundschaft auszureiten. Von den Feindseligkeiten gegen unsere neuen Freunde wisst ihr ja bereits. Yes. Ich soll nun zu erkunden suchen, wann und wo die feindlichen Stämme zusammentreffen. Ah. Und dafür bekomme ich, wenn es gelingt, eben diesen Rappen geschenkt. Glückskind. Werde mitreiten, mithorchen, mit Kundschaften. Das geht nicht. Why not? Ihr könnt mir nichts nützen, sondern nur schaden. Eure Kleidung und... Zieh mich als Araber an. Ohne ein Wort Arabisch zu verstehen? Ah, that's right. Wie lange bleiben Sie aus? Einige Tage. Gut, ich will hier bleiben. Wenn Sie mir einen Gefallen tun. Der wäre? Nicht bloß nach Beduinen forschen. Wonach sonst noch? Nach Ruinen, Fowling Bowl finden, nach London ins Museum schicken. Werde es tun, verlasst euch drauf. Well. Ich hatte mir vorgenommen, zunächst den südlichsten der feindlichen Stämme, die Jowari, aufzusuchen. Der Tag verging ohne Abenteuer. Am Abend legte ich mich hinter einen Felsen zur Ruhe. Am Morgen erwachte ich durch das warnende Schnauben meines Pferdes. Als ich aufblickte, sah ich 5 Reiter von Norden her auf mich zukommen. Wir kamen sogleich ins Gespräch. Es waren 5 Nomaden. Sie hatten zur Feier einer Hochzeit einen befreundeten Stamm besucht und kehrten nun heim, voll Freude über die Festlichkeiten und Gelage, denen sie beigewohnt hatten. Sie luden mich ein, ihr Gast zu sein und brachten mich zu ihrem Scheik Abu Muhammad. Erlaube mir, oh Scheik, dir diesen Mann zu bringen. Er ist ein vornehmer Krieger, so dass ich ihm mein Zelt nicht anzubieten wage. Wen du bringst, der ist mir willkommen. Du bist müde und hungrig. Du sollst ruhen und essen. Versorg gut sein Pferd. Du hast ein edles Tier. Mashallah. Möge es dir erhalten bleiben. Ich kenne es. Woher ist es dir bekannt? Es ist der erste Hengst der Hadedin. Auch die Hadedin kennst du? Gewiss. Aber dich kenne ich nicht. Kennst du den Scheik der Hadedin? Er hat dich zu mir gesandt? Nein. Und dennoch komme ich als ein Bote zu dir. Ruhe dich erst aus, bevor du erzählst. Ich bin nicht müde. Und was ich dir sagen will, ist so wichtig, dass ich es gleich vorbringen möchte. So sprich. Ich hörte, dass die Chowari deine Feinde sind. Sie sind es. Weißt du auch, dass sie sich mit den Abu Hamed und den Ubeide verbündet haben, um die Hadedin in ihren Weidegründen anzugreifen? Ich weiß es. Nun höre ich, dass du dich mit den Alabeide vereinigt hast, die Friedensbrecher zu strafen. Ja. So komme ich zu dir, um das Nähere zu besprechen. Dann sage ich nochmals, sei mir willkommen. Du wirst dich stärken und uns nicht eher verlassen, als bis ich meine Ältesten zusammengerufen habe.